1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich wie die Feuerwehr sind wir da. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, unsere Freitagnachtausgabe, freie Themennacht. Also, das hier ist unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist Daniela. Daniela ist 33. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, ist ja schon morgens. Ja, es ist immer ein bisschen blöd, guten Morgen zu sagen, wenn tiefe Nacht ist, aber es gibt kein Wort für gute Nacht, kann ich auch nicht zu dir sagen. Nee, das war. Ja. So, Daniela, ja. Um was geht's denn? Oh Gott, um eine komplizierte Beziehung. Oje, oje, in der du drin steckst. Nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Versuch's mal einfach für uns zu erklären. Einfach zu erklären kann man das nicht wirklich. Na, versuch mal. Es ist ein Zeitraum von 17 Jahren. Ja. Also begonnen hat es 1993 in der Schule. Ja. Da habe ich meinen Mann quasi kennengelernt und ja, wir sind dann zusammengekommen, war sehr harmonisch, war eine tolle Zeit. Mhm. Sind dann 1995 zusammengezogen. Da fingen die ersten Schwierigkeiten an. Wir haben beide unseren Ausbildungsplatz verloren, konnten die Wohnung nicht wirklich gut bezahlen. Ich habe dann schnell wieder einen Job gefunden, wo ich gut verdient habe. Dann ging es so leidlich, er war arbeitslos. Dann starb meine Mutter 1996. Kurz danach ist er fremdgegangen mit seiner Ex-Freundin, was mich sehr geschockt hat. Mhm. Er hat auch Drogen in der Zeit genommen, also es war sehr chaotisch. Ja. Hat sich dann entschuldigt bei mir, also ich habe mich dann von ihm abgewandt. Er kam dann mit einer Entschuldigung an von 150 Rosen, also die ganze Wohnung duftete nach Blumen, als ich morgens wach wurde. Mhm. Gut, dann haben wir uns wieder zusammengerauft, funktionierte auch gut. Bis 1998 der Knall kam und wir obdachlos wurden. Oh. War hart. Wie das? Also es ging dann ein paar Wochen. Ja, ich hatte zwischenzeitlich meinen Job verloren und wir haben es einfach nicht gebacken gekriegt, irgendwie zu Ämtern zu gehen. Und er hatte auch keinen Job? Er hatte auch keinen Job. Und dann hättet ihr kein Geld, die Wohnung weiter zu finanzieren? Wir haben von gar nichts gelebt. Also wir haben wirklich gar kein Geld gehabt. Das Wie lange wart ihr obdachlos? Im Grunde genommen 3 Monate, aber unsere Eltern haben uns dann nach ein paar Wochen aufgenommen. Also ihr habt wirklich in diesen 3 Monaten auf der Straße gelebt? Ich habe ein paar Wochen, sagen wir mal so 14 Tage ungefähr, also wir haben gezeltet. Ja. Es war Gott sei Dank dann etwas wärmer, es wurde dann Mai. Ja. Und dann erbarmten sich unsere Eltern und nahmen uns dann wieder auf. Und wir haben dann im Herbst des Jahres auch eine Wohnung gefunden. Und ich war in der Zeit dann schon schwanger geworden. Und dann begann mein Mann auch mit seiner Ausbildung. Und ich hatte dann auch mehrere Arbeitsstellen, Jobs und habe dann zugesehen, weil wir eine Menge Schulden haben, die dann eben schnellstmöglich abzutragen, noch vor der Geburt des Kindes. Mhm. Also ich habe... Klingt ja jetzt wieder ganz okay. Klingt gut. Ja. Dann kam unsere süße Tochter im April 99. Also wir waren sehr glücklich und funktionierte gut. Seine Ausbildung lief super. Gab es da irgendwann dann doch ein großes Aber, dass wieder irgendwas Seltsames passierte? Eigentlich überhaupt nicht. Bis zur, also dann kam die Bundeswehr dazwischen. Er sollte gerade seinen Festvertrag kriegen, hatte seine Ausbildung beendet nach 2 Jahren und sollte einen Festvertrag bekommen und dann kam die Bundeswehr. Okay. Wir haben dann noch ganz flink geheiratet vor der Bundeswehr, haben so ein bisschen unsere Familie geschockt vorher. Bis wann lief es denn dann glücklich und gut? Ich sag mal, als der Bund anfing, die ersten Monate war auch schön. Dann also bis zu welchem Jahr ungefähr? 2001 war das dann. Also 2000, Mann, jetzt haben wir 2010. Jetzt bin ich aber gespannt, was ist denn passiert? Du sagst, eine sehr komplizierte dann Beziehung. Dann kam die ganz große Tragödie. 2001 wurde unser Sohn geboren und wir wussten schon während der Schwangerschaft, dass er sterben wird. Also das Kind war schwerst geschädigt und ist einige Stunden nach der Geburt dann gestorben, was mein Mann dann völlig außer Bahn wurf und er dann wirklich zu Heroin griff und ja. Zu Heroin griff? Genau. Das heißt, er ist dann... drogenabhängig geworden? Schwerst drogenabhängig. Also er hatte früher schon Erfahrungen mit Drogen, aber da wurde es dann massiv. Wie lange war er drogenabhängig? Das ging dann, es steigerte sich dann ins Jahr 2002 rein, bis ich dann ausgezogen bin mit unserer Tochter. Weil das nicht jetzt mehr... Machen wir mal einen Schritt nach heute. Jetzt haben wir 2010. Genau. Du bist von diesem Mann getrennt. Genau. Also seit wann bist du getrennt? Im Gefängnis, ja. Muss ich noch dazu sagen. Ja. Wir sind, 2005 ist er dann wieder zu mir gezogen. Dann kam 2006 eine Tochter und letztes Jahr noch eine. Mhm. Also wir haben quasi drei Töchter dann. So, nun ist das eine komplizierte Geschichte mit vielen Höhen und vielen Tiefen, mit viel Traurigkeit. Viele Höhen und Tiefen, warum, genau. Warum rufst du mich an? Ich muss dazu sagen, ich habe in der ganzen Zwischenzeit, in all den Jahren, immer wieder Briefe erhalten von dieser Frau, mit der er 1996 fremdgegangen ist. Och. Immer wieder Briefe, ich hole mir deinen Mann. Bis heute? Also bis zum heutigen Tag, will ich nicht sagen, bis vor ein paar Wochen. Also nochmal, seit wann bist du jetzt getrennt von ihm? Definitiv. Seit Ende Mai dieses Jahres. Ja. Diesen Jahres. Und da hast du bis vor kurzem Briefe von einer Frau bekommen, mit der er 1996 mal was hatte? Es war seine Ex-Freundin. Ja, ist ja egal. Mit der war er vor mir zusammen, ja, da war er 15. Aber ja, umso lächerlicher, da war er 15. Da war er 15, so. Da schreibt dir diese Frau über Jahrzehnte Briefe? Genau, und mit der Frau lebt er jetzt seit dem 28. Mai wieder zusammen. Ach du je. Und da ging dann mein Horror richtig los. Am 27. Mai ist mein Vater gestorben. Und einen Tag später ist er, wie gesagt, da ausgezogen, hat mir wochenlang nichts von dieser Frau erzählt, bis ich die beiden in der Stadt gesehen habe. Mhm. Das war der absolute Zusammenbruch für mich. Mhm. Also, glaubst du denn, dass dazwischen, dass in eurem turbulenten Leben, in all den Jahren, heimlich was gelaufen ist zwischen dir und zwischen deinem Freund und deinem Mann und ihr? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht wann. Also er war damals 15 und sie wahrscheinlich auch so in dem Alter. Ja, also ich glaube 2 Jahre jünger ungefähr. Das ist ja verrückt. Und das hält, das ist eine Jugendschwärmerei und das hält über so einen langen Zeitraum. Was hat die dir denn in all diesen Jahren immer so geschrieben in ihren Briefen? Ich hole mir deinen Mann und du brauchst nicht denken, so von mir, als unsere Tochter geboren wurde, brauchst nicht denken, dass ein Kind ihn hält. Und als unser Sohn gestorben war, da ging es richtig weit, also... Da kamen Briefe wie von wegen, endlich ist der Krüppel verreckt und sowas. Also das war richtig derbe. Unfassbar. Aber das hat Und da wurde auch das Jugendamt informiert, von wegen, ich hätte mein Kind ermordet, die sollten mal nachgucken. Also da ist auch das Jugendamt bei uns gewesen. Mhm. Also, wir haben erst Nachbarn vermutet, aber mittlerweile ist mir klar, wer es war. Also, aber diese Briefe hat doch dein Mann dann auch gelesen? Nein, ich habe es ihm immer verheimlicht. Warum? Ich weiß es nicht. Du hast ihm das 20 Jahre fast verheimlicht? Ja. Weil ich wollte das nicht in mein Leben lassen. Ich habe gedacht, wenn ich diese Briefe... Ja, aber die waren doch schon in deinem Leben und du hast dich damit beschäftigt. Ja, ich habe die Briefe weggepackt und habe gesagt, Feierabend. Also, das verstehe ich nicht. Ja, ich weiß es nicht, ob es irgendwo im Unterbewusstsein diese Angst war, dass er zu ihr gehen könnte. Ja, aber das hätte ihn doch massiv abschrecken müssen, wenn diese Frau so etwas tut. Ja, es geht ja jetzt noch weiter. Also es ist ja seit 5 Monaten habe ich hier den Terror total. Also zum einen habe ich das Jugendamt hier an der Backe wieder. Also die lässt dich nicht in Ruhe, obwohl sie jetzt den Mann hat. Und hat meiner Tochter SMS geschrieben. Also meine Tochter ist 11 und bekommt SMS, du siehst deinen Papa nicht mehr und sowas. Das ist ja wirklich Horror. Und es schreckt keinen ab. Und das ist ja wirklich Horror. Wie ist denn dein Kontakt jetzt zu deinem Mann? Sehr negativ. Sehr negativ. Das heißt, du kannst ihm das auch nicht... Wir haben in der ersten Zeit noch guten Kontakt gehabt. Weiß er denn von den SMS? Ja. Er hat neben mir gestanden, während ich diese SMS bekommen habe. Und wie hat er reagiert? Wir haben uns getroffen im Sommer und jedes Mal kam dann, lass meinen Mann in Ruhe. Ich meine, noch ist er mein Mann, wir sind noch nicht geschieden. Aber, was hat er denn zu der SMS bezüglich der Tochter gesagt? Er sagt immer, es kann nicht sein, ich bin die ganze Zeit mit ihr zusammen. Also es sind viele SMS übers Internet geschickt worden. Ich weiß, dass man die Zeit verzögert schicken kann. Ich habe selber keinen Internetanschluss, aber ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Also bist du in einer Situation des Psychoterrors? Absolut. So kann man sagen. Also im Moment ist etwas Ruhe. Überraschenderweise hat er sich gestern auch mit seiner Tochter getroffen, mit der Ältesten. Mhm. Angeblich, weil sie ihn dazu drängt und gesagt hat, du musst dich um deine Kinder kümmern. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Jetzt auf einmal ist es auch so, dass seine Eltern wieder Interesse an den Kindern zeigen, obwohl sie zu mir gesagt haben, sie haben keine Bindung zu den Kindern. Schlagartig. Und sind also der Meinung, dass das jüngste Kind sowieso nicht von ihm ist und solche Sachen. Ja, also du kannst dich mit ihm, das geht nicht, du kannst dich mit ihm nicht sachlich darüber unterhalten, dass da zu viel... Er hört mir einfach nicht zu und er glaubt es mir nicht. Das ist so das, was mich so erschreckt. Ich meine, ich habe 17 Jahre, er hat viel Mist gebaut. Ich sag mal, wenn der 17 Jahre mitbekommen hätte, dass die solche Briefe schreibt, dann würde der wahrscheinlich jetzt auch anders ticken. Hast du die Briefe noch? Ich habe einige noch. Ich habe ihm auch Briefe gezeigt von ihr. Andererseits denke ich mir, jetzt wäre es wahrscheinlich klug, Ruhe in die ganze Sache zu bringen. Mhm. Wenn man jetzt auch noch wieder die Briefe hervorholt, dann erzeugt man nur wieder neue Aggressionen und neuen Stress. Natürlich, das war... Eigentlich muss die Strategie sein, das Ganze beruhigen, zu sehen, dass dein Kind den Vater sieht und sich zurückzuziehen letztendlich, auch von deiner Warte aus. Ja, im Grunde genommen schon. Ja, nur ist es natürlich klug gesagt, was macht man, wenn die Frau immer und immer wieder anfängt, dich zu piesacken? Was dann? Es fängt im Grunde genommen immer wieder an. Also wenn ich denke, okay, jetzt sind mal 14 Tage Ruhe und... Aber nun hat sie ja das, was sie wollte. Sie hat das noch nicht so lange, aber sie hat es. Vielleicht kann man da schon hoffen, dass sich das Ganze doch beruhigt. Hoffen wir das mal zusammen. Ich überlege gerade, es gibt auch für solche Sachen, für solche sehr komplizierten, das ist ja auch eine Art des Stalken und des Mobben, so eine Mischform ist das ja. Ich habe schon eine Anzeige bei der Polizei gemacht und die haben dann zu meinem Mann gesagt, naja, wir gehen davon aus, dass ihre Frau, die sich selber schreibt, aus Eifersucht die SMS. Nein, ich habe mit Kindern Besseres zu tun, als mir SMS zu schreiben. Ja, ich wollte jetzt gar nicht auf die Polizei hinaus, sondern auf Beratungsstellen oder vielleicht in Richtung Beratungsstelle. Wir machen uns mal klug und würden dich gleich nochmal anrufen. Gut. Wir rufen dich gleich nochmal an, Daniela. Das heißt, Magdalena ruft dich an. Und dann gucken wir mal, ob wir dir noch den einen oder anderen Rat geben können. Ich kann dir nur sagen, bewahr den kühlen Kopf im Moment. Versuch deeskalierend da zu wirken. Da tust du dir Gutes und deinem Kind Gutes und... Was ich so erschreckend finde, das ist seine Familie, die absolut negativ auf einmal auf mich reagiert. Ja, ist aber jetzt auch egal. Zieh dich zurück. Tut mir für meine Kinder leid. Also die haben keine Großeltern mehr, nichts. Also das ist furchtbar auf einmal. Ja, die Kinder. So. Die leiden da sehr drunter. Wirklich. Mhm. Weil die Jüngste halt nicht, die bekommt es halt Gott sei Dank nicht mit, aber... Die Jüngste ist jetzt wie alt? Ja, die ist jetzt ein Jahr. Ja. Also, genau, hast du gerade gesagt. Die ist Gott sei Dank nicht damit betroffen, aber... Daniela, die anderen beiden leiden sehr. Wir melden uns nochmal bei dir. Du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute wünsche ich. Ja. Dankeschön. Tschüss. So, hier ist Maja. Maja ist 34. Guten Morgen, Maja. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Maja, um was geht's bei dir? Es geht eigentlich was Thema, was vor zwei Tagen war. Das war, es ging, dass die Leute mich anders sehen als... in mir täuschen sich alle, so war das Thema. Genau, da wollte ich eigentlich heute nochmal anrufen, weil das ist das Gleiche bei mir. Also die Leute sehen mich immer so als lebensfröhliche Mensch, der selbstbewusst ist und eigentlich arrogant wirkt. Und eigentlich bin ich es nicht, weil ich trage eine Perücke, habe eine Glatze als Frau und bin eigentlich kreisrunder Haarausfall. Bitte? Ich habe schon kreisrunder Haarausfall. Kreisrunden Haarausfall. Genau, das ist... da gibt es eigentlich gar kein Ergebnis, warum, weshalb. Das ist einfach... Ist das eine psychosomatische Erkrankung? Man sagt, es ist eine psychosomatische, stressbedingt. Aber eigentlich ist das... es hat angefangen eigentlich schon mit 4 Jahren bei mir. Ach, so früh schon? So früh schon. Ja. Und es ging immer so ein bisschen. Und ich habe alles schon durchgemacht, von Eigenbluttherapie, Ärzte, Plomben rausgenommen. Ja. Und eigentlich von oben bis unten gecheckt und es gibt einfach kein Mittel dafür. Hast du gar keine Haare, gar keine eigenen Haare? Mittlerweile, schon seit ein paar Jahren sind die alle raus. Die sind alles runter. Also es gab mal vor längerer Zeit, da sind die gewachsen wieder und sind dann wieder, ich hatte eine Therapie gehabt. Und was für eine Therapie war das? Das war in Marburg, das ist eine Therapie, so ein Hautarzt. Also die tun so eine Tintatur auf den Kopf und die Haut schält sich. Und dann... So, dann sind die Haare eigentlich alle nachgewachsen und ich war eigentlich sehr glücklich. Und dieser kreisrunde Haarausfall, betrifft der ausschließlich den Kopf oder auch die Augenbrauen? Oder? Es betrifft Augenbrauen natürlich und eigentlich ganz viele Haare, ja. Aber es ist immer so, es gibt dieses kreisrunde Haarausfall, dieses Alopecia areata normal und dann gibt es diese Alopecia areata totalis, das ist der totale Haarausfall. Und wie ist es bei dir? So, Und bei mir ist es einfach, dass ich jetzt eine Glatze habe, aber noch Wimpern habe und eigentlich eine Augenbrauen. So, eine ist aufgefallen. Jetzt sagst du, du wirkst nach außen sehr selbstbewusst. Aber innerlich bin ich eigentlich kaputt. Bitte? Eigentlich innerlich bin ich ganz kaputt. Innerlich bist du ganz kaputt. Ja, und das sieht mir eigentlich kein Mensch hier zu an. Gehst immer mit einer Perücke raus? Ja. Wer weiß denn, dass du eine Glatze hast? Meine Eltern natürlich jetzt und ein paar Bekannte, die ich habe, die mich schon seit Jahren kennen, aber eigentlich mehr oder weniger und vielleicht ein paar Arbeitskollegen, die mich dann gefragt haben, hast du? Dann natürlich, dann sage ich, ja, habe ich. Und Was machst du für einen Beruf? Ich arbeite im Verkauf. Im Verkauf? Genau. Und das ist so eine Perücke, wo man schon eigentlich denkt, das könnte auch Echthaar sein, die ist so... Ja, aber bei mir ist es einfach, dass es einfach zu viel ist, also mehr oder weniger, dass es einfach zu perfekt aussieht, mehr oder weniger. Und deswegen ist es so, dass die dann sagen, oh mein Gott, schöne Haare und so. Und klar, irgendwann mal kommt das Thema und wie und keine Ahnung. Und dann sage ich einfach, das kommt, dass es nicht meine sind. Und bei den Arbeitskollegen hast du es schon gesagt. Also es gibt manche Leute, die wissen das ja. Also da sage ich auch ganz 34 Jahre alt. Da klingt das ja auch so, das ist ja ein gutes Alter für Beziehungen und Affären das und so. Das ist auch so ein Thema, genau. Also viele, so wie ich gehört habe, irgendwie Beziehung kein Problem und so. Aber für eine Frau ist es eigentlich eine Qual, weil... Das heißt, du hast keine Beziehung? Ich hatte eine Beziehung, aber es ging fast 1,5 Jahre und dann ist es eigentlich vorbeigegangen. Hast du in diesen 1,5 Jahren deine Beziehung gesagt, dass du... Ich habe es nach ein paar Monaten gesagt, weil klar, da war die Frage, warum darf ich nicht an Kopf anfassen etc. und so. Und irgendwann mal habe ich es gesagt, aber meistens, am Anfang habe ich es nicht direkt gesagt. Ich meine, mein Therapeut hat auch zu mir gesagt, sag es direkt und keine Ahnung, aber ich kann es nicht. Wie hat denn der darauf reagiert, dein Freund, als er es dann wusste? Also wenn ich jetzt einen Freund hatte, dann eigentlich haben die gesagt, ja, ist nicht schlimm, aber ich merkte, dass sie sich mit der Zeit änderten. Dass die sich mit der Zeit änderten? Ja, dass die sich änderten. Also die sind dann eher, dass die ein bisschen zurückgegangen sind, nicht mehr so wie am Anfang. Ja. Also, und da merkte ich, dass es irgendwas nicht stimmt. Und ich merkte, dass eigentlich jetzt mehr oder weniger eigentlich die letzten 3-4 Beziehungen, die ich hatte, dass die eigentlich irgendwie gehen wollten. Gehen wollten? Und, du glaubst, und das lag an den Haaren? Ja, an den das schon, weil am Anfang war das einfach alles wunderbar. Wie lief das denn dann, wenn ihr dann, hast du die Perücke, als die es nun wussten, hast du die nachts abgelegt, die Perücke? Nee, gar nicht, das ist es eben. Ich hab's die, haben dich nie mit Glatze gesehen? Wollten die das denn nicht? Haben die nicht gesagt, Mensch, komm, jetzt zeig mal? Die letzten mehr oder weniger 3 Beziehungen, die ich hatte, die habe ich gesagt, ich brauche Zeit und die haben gesagt, ist okay. Genau, das war damals vor 8 Jahren oder so, hatte ich eine Beziehung, ich habe es gezeigt und derjenige hat mich angeguckt und hat Anspruch gebracht, wie, oh, du siehst aus wie ein Kerl. Und das war für mich dann wie so ein, eigentlich wie so ein Schock. Ne? Seitdem also ist gesagt, das... Wieder. Nie wieder. Also ist das ist das große Lebensproblem in deinem Leben? Ja, also ich es ist ja nicht nur dieses Leben jetzt, sage ich mal, aber ich merke einfach, auch wenn mein Therapeut sagt, ich bin ja auch so, dass ich schon so eingekapselt bin, dass draußen, wie gesagt, im Verkauf, wie auch immer, egal wo, bin ich lebenslustig und fröhlich und rede und quatsche, aber ich bin eigentlich so, dass ich nur zu Hause bin und das liegt keine Lust habe. Okay, aber das liegt ausschließlich an dieser Thematik. Oder gibt es noch etwas anderes? Das ist auch diese Thematik, wo ich einfach sage, ich habe Angst vor Leuten, dass sie über mich reden. Ich merke auch manchmal... Ich wiederhole nochmal meine Frage. Es liegt ausschließlich an dieser Thematik oder gibt es noch etwas anderes? Ein anderes großes Lebensproblem? Eigentlich nicht. Und du hast es mehrfach erwähnt, von meinem Therapeut. Ist das ein Psychotherapeut, bei dem du bist? Das ist ein Psychotherapeut, ja. Ja. Und er meinte natürlich in dem Sinne, ich soll rausgehen und zu Menschen, weil ich schon seit langem nicht mehr rausgehe. Ich meine, ich hatte deswegen schon als Kind mehrere Selbstmorde. Also ich habe Tabletten bekommen und letztes Mal, wo ich das gemacht habe, bin ich in Intensivstation gelandet und musste sozusagen wiederbelebt werden, weil ich einen Herzstillstand hatte. Ja. Und also du gehst deinem Job nach, da funktionierst du, da bist du, wie du sagst, selbstbewusst und freundlich und alles ganz normal. Ja. Musst du. Und dann kommst du nach Hause, ziehst wahrscheinlich zu Hause deine Perücke ab, oder? Ja, also wenn du alleine bist. Genau. Wenn du alleine bist, das hat ja schon einen Symbolcharakter. Du ziehst dann deine Maske aus, sozusagen. Ja, ja. Und bist todtraurig. Ja. Und so geht das jeden Abend und jedes Wochenende und immer. Eigentlich immer. Mhm. Wer weiß von deinem Herzen, wie es in dir aussieht? Dass es dir so mies geht eigentlich? Eigentlich keiner. Kein Mensch? Also der Therapeut? Der weiß es auch nicht so ganz genau. Der weiß es auch nicht so ganz genau. Warum nicht? Du hast es mir innerhalb von ein paar Minuten hier schon erzählt und warum erzählst du es ihm nicht? Ja, er weiß es aber nicht so genau. Eigentlich, das ist es eben. Aber eigentlich, das muss der genau wissen, um auch gezielt mit dir arbeiten zu können, musst du dem das wirklich alles sagen. Wenn ich es gesagt habe oder so, dann kam es eben, wie gesagt, dieses Thema, geh raus und... Ach, du fühlst dich nicht ernst genommen von ihm? Nee. Verstehe. Also das ist einfach so, wo ich sage, klar, ich gehe raus, aber wenn ich dann, sag ich mal rausgehe... Und ich verstehe, so einfach ist das nicht mit dem geh mal raus. Ja, geh mal raus unter Menschen und unternehmen was. Ja. Hier gibt es ja, hatte ich gerade so. Ich vertraue einfach auch keinen Menschen, das ist das auch Problem. Mhm. Was natürlich also, auch darauf zurückzuführen ist, dass du dein ganzes Leben lang mit diesem Minderwertigkeitsgefühl konfrontiert warst und gelebt hast. Ja, ich habe eigentlich gedacht, umso älter ich werde, umso klarer werde ich, oder ich komme damit klar, aber ich merke, umso älter ich werde, wird das immer schlimmer. Nun gab es ja mal eine Weile, wo das sogar bei Frauen sehr schick aussah. Popstars haben das gehabt. Aber das ist aber ein Unterschied. Viele sagen auch, wie gesagt, mein Therapeut, China, The Connor, etc., Glatze, das sind zwar ein paar Schuhe, wenn ich, glaube ich, kurze Haare hätte, die mich abrasieren, würde ich ganz anders rüberkommen, als wenn man, jetzt sage ich mal, keine Haare hat. Weil ich sehe das ja, Frauen, wenn in der Stadt und die haben rasiert, sind das Ganze, sehen das Gesicht sieht ganz anders aus, wenn die Haare rasiert sind, als wenn es keine sind. Könntest du dir vorstellen, dass es dir was bringt, wenn du mit anderen Frauen sprechen würdest, die genau so eine Problematik haben, aus welchen Gründen auch immer? Also es gab eine Zeit, da wollte ich mit solchen Frauen reden, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn ich da hingehe, dann sehe ich das erste Mal, dass ich das habe, was die haben. Und ich dann irgendwie damit konfrontiert bin und dann noch mehr drunter leide. Also, glaube ich nicht. Ich sag dir mal so aus meinem spontanen Gefühl heraus, dass du in so einer sehr krassen Verkapselung lebst mittlerweile. Und dass zum Beispiel so eine Konfrontation, das würde vielleicht im ersten Moment wehtun, aber gar nicht schlecht sein. Was man wirklich hinkriegen muss in deinem Fall, ist, dass du ausbrichst aus diesem Ritual deines Lebens. Mhm. Und wenn der Therapeut sagt, gehen Sie mal so raus, das ist mir klar, das geht nicht. Das kannst du nicht so. Aber, wenn ich rausgehe, dann mehr oder weniger, meistens komme ich nach Hause. Ja, das ist mir klar. Das könnte ich an deiner Stelle auch nicht. Aber wenn du mit anderen, wenn du rausgehst zu anderen Leuten, die genauso drauf sind, die genau solche Scham haben und solche Verletzungen haben und weiß ich was alles, und ihr sitzt da, ihr glatzköpfigen Mädels, alle zusammen und redet miteinander, ist das vielleicht ein Anblick, der erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber das macht gegenseitig Mut, sage ich dir. Das macht Mut, da hast du nämlich einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, mit denen du dich austauschen kannst und man kann gemeinsam Strategien entwickeln, was man tun könnte und tut, was andere schon getan haben. Weißt du, ich möchte nur an dich appellieren, dass du aus deinen eingefahrenen Bahnen rausgehst, weil du immer unglücklicher wirst. Und dass du dich auch wirklich zumindest deinem Therapeut gegenüber komplett öffnest und dem sagst, wie scheiße es dir geht innerlich. Ja. Und wenn er nicht der richtige Typ ist, wenn du das Gefühl hast, da stimmt die Chemie nicht, such dir einen anderen. Aber ich habe schon 3-4 Stück gehabt. Nein, ich habe immer das Gefühl, das Problem ist immer, ich habe immer das Gefühl, ich bin diejenige, die irgendwie nicht funktioniert. Das ist ganz genauso jetzt bei Leuten, die ich kennenlerne. Ich habe immer das Gefühl, dass die denken, ich wäre nicht normal. Also Selbsthilfegruppe, Frauen, die ein ähnliches Problem haben wie du. Das ist, glaube ich, der Anlaufpunkt. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Ja, super. Wir werden jetzt uns ein bisschen schlau machen. Ja. Okay. Du musst aus deinem Hamsterrad raus. Du sitzt in einem Hamsterrad drin. Ja, das stimmt, seit circa 8 Jahren. Ja, genau. Vielleicht sogar noch länger. Ja. Und ich glaube, es wird immer schlimmer, wenn du nicht etwas tust, was du im ersten Moment gar nicht tun willst. Aber das ist manchmal die Lösung, indem man genau das tut, was man eigentlich nicht tun möchte. Und das ist das Richtige. Ja. Maja, du legst auf, wir melden uns gleich wieder bei dir. Alles klar. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. 1.25 Uhr haben wir. Und ich möchte euch hinweisen auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Falle Internet. Und ich möchte gerne nächste Woche zu diesem Thema mit Leuten sprechen, die wie auch immer im Internet übel abgezockt wurden, die auf Lügner oder Kriminelle im Netz reingefallen sind und mit Leuten, von denen intime Daten ungewollt im Internet aufgetaucht sind oder ins Internet gelangt sind. Also wenn ihr schon mal überlegt und euch gerne anmelden wollt, dann macht das unter domian@wdr.de. Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Falle Internet. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht, heute am Freitag. Und ich begrüße sehr herzlich die Angelika und die ist 57. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen, Domian. Hallo, Angelika. Hallo, ich schaue deine Sendung schon so lange Jahre und jetzt rufe ich zum ersten Mal an. Ja. Und zwar, eine meiner Freundinnen ist heute um 12.05 Uhr gestorben. Mhm. Und zwar durch einen Darmbruch oder der Darm ist geplatzt. Mhm. Ja, ich war mit ihr noch auf Tour, und zwar im September, vom 17. bis 19. Also im Urlaub irgendwo? Ja, wir haben so eine Kegeltour gemacht, so ungefähr. Oh, wir nennen uns nur noch Kegeltour, kegeln wir aber gar nicht mehr. Ja. Und sie hatte da fürchterliche Bauchschmerzen. Mhm. Sie lag dann nur im Bett. Und als sie nach Hause kam, sie konnte nicht mehr zur Toilette. Sie hat nur noch gebrochen, grünes, gelbes. Und dann sollte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus kommen. Ja. Und als sie dann im Krankenhaus war zur Untersuchung, ist ihr der Darm geplatzt. Und durch dieses Platzen, und sie muss das schon vorher, muss der Darm schon porös gewesen sein, ist der ganze Kot, wollen wir mal so sagen. In den Bauchinnenraum gelangt. Ja. Und in allen lebensnotwendigen Organen. Mhm. Und ich sag mal so... Wann ist das genau passiert, das Platzen des Darms? Sie lag jetzt 4 Wochen auf der Intensivstation. Ja, 4 Wochen lag sie. Und heute, 4 Wochen. Und heute ist sie an den Folgen daran gestorben. Ja, heute. Also ich sage nur künstlichen Darmausgang. Am Magen war ein Schlauch, da kam jetzt alles Gelbes und Grünes raus. Mhm. Und an der Dialysevase. Dann... Ich war vorigen Dienstag da. Mhm. Ich durfte auf der Intensivstation gehen. Ja. Ja. Und was so fürchterlich war, durch die Vergiftung im Bauchraum waren die ganzen Zehen, die waren kohlrabenschwarz. Die Fußzehen? Die Fußzehen. Kohlrabenschwarz durch die Vergiftung. Ich habe es mir angesehen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hat dir das jemand erklärt, wie das kommt, dass die Vergiftung? Ja, durch die Vergiftung, weil der Kot, der muss schon Wochen vorher im Bauchraum eingeflossen sein. Mhm. Weil da der Bauchraum porös war, ist schon immer Kot abgegangen. Mhm. Weil sie konnte vorher, dachte sie mir immer, sie müsste 10-mal am Tag zur Toilette, was natürlich ungewöhnlich ist. Ja. Und jetzt konnte sie gar nicht mehr. War sie denn jetzt auf der Intensivstation ansprechbar noch? Als ich da war, leider nicht. Der Bauchraum war offen. Mhm. Die haben den gar nicht mehr zugemacht. Weil die mussten andauernd eine OP machen, weil jedes Mal Flüssigkeit rauslief. Mhm. Und als ich da war, hatte sie gerade die OP, dann hat die Leber nicht mehr funktioniert. Mhm. Sie war also ganz braun. Glaubst du, dass sie sich zu spät gemeldet hat beim Arzt? Ja. Sie hätte früher gehen müssen. Ja. Wie eng warst du mit dieser Frau befreundet? Sehr eng. Sehr eng. Also wir haben uns alle 14 Tage haben wir uns gesehen. Mhm. Und was mich so traurig und gleichzeitig wütend macht, sie hätte viel eher ins Krankenhaus gehen müssen. Mhm. Hast du es denn zu ihr damals gesagt, Mensch, geh zum Arzt, mach ja, was? Ja, sie wollte nicht. Sie hat mal geäußert, wenn sie da reinkommt, dann kommt sie nicht mehr raus. So ganz generell hat sie das gesagt. Wenn ich ins Krankenhaus komme, komme ich nicht mehr raus. Ja, sie hatte vor 4 Jahren schon mal eine Darm-OP gehabt. Ach so, dann war das schon eine heikle Stelle für sie, der Darm. Richtig, und da mussten die wohl wiederbeleben. Mhm. Und da hat sie gesagt, wenn ich reinkomme, komme ich nicht mehr raus. Wie alt ist deine Freundin geworden? Die ist am 22.10.51 geworden. Ja. Ist ja gerade erst mal her. Also hat sie jetzt in den letzten Wochen, sofern sie das noch mitbekommen hat, eine sehr qualvolle Zeit erleben müssen? Ja. Sie war immer wieder bei Bewusstsein mal? Nein, die war 14 Tage war sie im künstlichen Koma. Mhm. Dann war sie aus dem künstlichen Koma, haben sie sie rausgeholt. Mhm. Und als ich da war, ich durfte Gott sei Dank vorige Woche Dienstag einmal mit drauf, musste aber 2 Stunden warten, weil sie hat einen Luftröhrenschnitt gekriegt. Mhm. Die konnte also weder selbstständig atmen, noch... Mein Gott, und ich habe dieses Bild so vor Augen, was du gerade gesagt hast, dass der Bauchraum auf der Intensivstation geöffnet war. Der war offen, boah. Ja. Darf man denn dann überhaupt jemanden besuchen? Ist das nicht hochgefährlich, dass da Keime reinkommen? Ich glaube nicht. War der das war ab, ja das abgedeckt. Abgedeckt. Ja, ja, ja, der war abgedeckt. Also hast du dich da auch gar nicht lange aufgehalten wahrscheinlich? Ich war 10 Minuten da. Ich habe sie nur gedrückt und von allen schöne Grüße bestellt. Mhm. Ich denke mal, sie hat mich irgendwie wahrgenommen, weil der Blutdruck, ich konnte es am Bildschirm sehen, der war, als ich kam, auf 96. Mhm. Und als ich sie gedrückt habe, war der auf 112. Ja, vielleicht hat sie dich doch erkannt, zumindest irgendwie wahrgenommen. Denke ich mal. Da war dir wahrscheinlich schon klar, dass sie das nicht überleben wird. Ja, denke ich mal. Weil das war ja wahrscheinlich ein ganz furchtbarer Anblick. Und wenn du das von den Zehen noch erzählst. Ja, die Zehen waren so schwarz, als wenn man in einer Wohnung kommt und da ist so ein Stück Holz auch verbrannt. So schwarz waren die Zehen. Und die Finger, die ganzen Kuppen waren kohlrabenschwarz. Dann kann man ja nur sagen, dass es eigentlich für die Frau jetzt eine Gnade war, dass sie gestorben ist. Ja. Oder gab es Momente, hast du das mitbekommen, dass Ärzte da eine Hoffnung geäußert haben? Ja, die haben gesagt, also sie müsste noch mindestens 14 Tage auf der Intensiv bleiben und der Bauchraum könnte überhaupt nicht zugemacht werden. Und wenn überhaupt, dann müssten sie eine Transplantation machen, weil der Bauch sich zurückgezogen hat. Mhm. Die müssten dann ein Stück von den Rippen oder ich weiß also nicht ganz genau. Ganz kompliziert und ganz schlimm alles. Ganz kompliziert. Und sie hat immer zu mir gesagt, sie möchte nicht mit dem künstlichen Darmausgang leben. Mhm. Es ist nur sehr, sehr schwer, weil die Maschinen wurden abgestellt, weil es hat nichts mehr gebracht. Mhm. Ja. Und gestern habe ich nur geweint, geweint, geweint, geweint, weil ich sie einfach nicht auch verlieren wollte. Mhm. Hat sie Familie, Kinder, Mann? Ja, jetzt weiß ich auch nur vom Ehemann, habe ich die E-Mail, wir haben jetzt immer kommuniziert, wohl seit gestern per E-Mail, weil der nicht angesprochen werden möchte. Ach so. Na, und ich wusste seit gestern, dass die Maschinen abgestellt werden. Ja, und von wem hast du dann die Todesnachricht erfahren? Auch von ihm. Auch von ihm per E-Mail? Ja, alles per E-Mail. Und dann was natürlich auch irgendwie eine merkwürdige Situation ist, wenn man das denn per E-Mail bekommt und nicht durch ein persönliches Gespräch gesagt wird. Wir Freundinnen haben uns heute Abend zusammengesetzt, haben Kerzen angezündet und Bilder von ihr angeguckt und haben die Tochter angerufen. Mhm. Sie hat 2 Kinder im Alter von 27, der Sohn, glaube ich, 22. Und daher wussten wir auch jetzt die näheren Umstände, weil der Ehemann, der möchte im Moment nicht angerufen werden. Also Angelika, das tut mir leid, dass du deine Freundin verloren hast. Finde ich auch. Und es ist wieder so eine Geschichte, wo man daraus lernen kann und muss, dass man, wenn irgendwelche Dinge auftreten, dass man wirklich sehr schnell zum Arzt geht oder in ein Krankenhaus. Vielleicht hätte sie es dann überlebt. Die Ärzte sagen, wenn sie sofort gekommen wäre, sie muss die Entzündung und dass der Darm porös ist, das muss schon länger sein. Mhm. Und wenn sie sofort auch gekommen wären, hätten sie eine Operation gemacht und sie wäre 14 Tage später wieder zu Hause Wahnsinn, gewesen. Wahnsinn, eine 51-jährige Frau. Ja, Wahnsinn. Ja. Vor allen Dingen, sie hätte jetzt auch gar nicht mehr, ich meine, die hätten ihr die Zehen abnehmen müssen. Ja, das wäre jetzt ganz schlimm geworden, ja. Die Finger abnehmen müssen, künstlichen Darmausgang, die Nieren funktionieren nicht, die Leber funktionieren nicht. Die hätte gar nicht so. Also nochmal, es tut mir sehr leid, dass deine Freundin jetzt so gestorben ist und wünsche dann dir und deinen Kolleginnen eurem Club alles Gute. Dankeschön. Ne? Auf Wiederhören, auf Wiedersehen, Angelika. Okay, tschüss. Tschüss. So, Freunde, jetzt haben wir Halbzeit, ungefähr, bisschen über die Halbzeit, und jetzt machen wir eine Domian-Postecke. Und die erste Post kommt aus dem schönen Hessenland, aus Hesse-Schlichtenau, nämlich von Carla. Und Carla schreibt: Mein lieber Herr Domian, ich finde Ihre Sendung grundsätzlich sehr gut und sie ist wirklich etwas Besonderes in der deutschen Medienlandschaft. Aber Ihre vehemente Skepsis allen übernatürlichen Dingen gegenüber finde ich fast schon lächerlich. Es gibt tausende von Beweisen, dass besonders begabte Menschen Kontakt zu Toten aufnehmen können. Nur sie machen sich darüber lustig oder zumindest stellen sie eine Unzahl von kritischen Fragen. Seien Sie aufgeschlossener. Die geistige Welt ist überall, sagt Carla. Fällt mir ein Zitat von Schopenhauer ein, der sagt, der Irrsinn ist überall. Zum selben Thema eine Mail aus Tirol von Harry, der schreibt: Zuerst vielen Dank für deine tolle Sendung. Was mich besonders interessiert, was ist aus deinem Vorhaben geworden, das Schweizer Medium Pascal Foggenhuber zu besuchen und mit ihm gemeinsam eine Sitzung durchzuführen, um Kontakt mit Toten aufzunehmen? Das habe ich tatsächlich vor und das ist noch nicht geschehen und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wenn wir das gemacht haben. Wir wollen ja auch ein Kamerateam mitnehmen und das wird dann auch alles dokumentiert und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Aber das wird sich noch ein kleines bisschen hinziehen, bis wir das machen. So, jetzt kommt eine Mail, die gar nicht so direkt an mich gerichtet ist, sondern einfach so an Männer. Ja, an Männer. Und zwar von Sigrid. Ich vermute, Sigrid bezieht sich auf ein Gespräch, wo Männer sich darüber beklagen, dass die Frauen sich immer so verwehren und selten Lust auf Sex haben und so. Und da schreibt Sigrid: Hey Männer! Was erwartet ihr? Ich bin 35 Jahre alt, habe 3 kleine Kinder und bin glücklich verheiratet. Aber als Mutter kann man nicht ständig Sex haben. Jeden Tag ist man von früh bis spät auf den Beinen, kümmert sich um Haushalt, Garten, Hausaufgaben und muss ständig seine Nerven im Griff haben. Auch wenn man eventuell nur wenige Stunden geschlafen hat. Ist es da schwer zu verstehen, dass man abends keine Lust mehr hat? Bei uns gibt's Sex jede 2. bis 3. Woche. Männer, bedrängt uns nicht. Gruß Sigrid. Dann eine Post von Simon. Simon ist 21 Jahre alt. Und Simon schreibt: Hi Domian, letzte Woche hat bei dir der bisher älteste Mensch angerufen. Die 96-jährige Traute, so hieß die Frau, glaube ich. Genauso war es. Und die Frau, die nette Frau, hieß wirklich Traute. Und Simon schreibt weiter, ich finde es sensationell, wer alles deine Show hört und gut findet. Offensichtlich von ganz jung bis ganz alt. Ich habe dem Gespräch mit Traute absolut gerne zugehört. Wann kriegt man als junger Mensch schon mal etwas von einem so viel älteren Menschen mit? Und zuerst war ich schockiert, als sie sagte, dass sie keine Lust mehr hat zu leben nach all den vielen Jahren. Aber dann, als sie alles erklärte und sinngemäße sagte, ich habe ausgelebt, da habe ich sie theoretisch verstanden und respektiere ihren Todeswunsch. Vielleicht wird es mir einmal auch so ergehen. So, und zum Schluss noch etwas aus der beliebten Rubrik Fragen an den Moderator. Post von Tim, 29. Hi Domian, ich würde gerne von dir wissen. Erstens, bist du zurzeit in einer Beziehung? Nein, ich bin nicht in einer Beziehung, ich bin Single. Zweite Frage, würdest du zum Schönheitschirurgen gehen? Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl? Tim, 29. Ja, also die Frage kann ich nicht klar beantworten. Ich würde auf jeden Fall, das haben Männer manchmal, die kriegen so dicke Tränensäcke unter den Augen, das würde ich mir wegmachen lassen. Und ist, soweit ich weiß, auch ein relativ kleiner ambulanter Eingriff. Das würde ich machen, wenn ich es hätte. Dritte Frage. Würdest du dir Gutenberg als Bundeskanzler wünschen? Naja, also als Mitglied der SPD wünsche ich ihn mir natürlich nicht als Bundeskanzler, aber ich finde, das ist ein cooler Typ und ich glaube, dass er seine Arbeit recht gut macht. Ich finde den durchaus in Ordnung. So, und Frage 4, die letzte Frage von Tim. Was war bisher dein geilster Sex? Ich glaube, du spinnst, Tim, mich sowas hier zu fragen. Das werde ich natürlich hier nicht erzählen. Ein kleines Geheimnis muss ja noch bleiben. So, Ende der Postecke um 1.40 Uhr. Und wir machen weiter mit unserer freien Themennacht. Und ich begrüße sehr herzlich die Bianca. Und die ist 35. Guten Morgen, Bianca. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Hallo. Bianca. Hallo, freut mich sehr, dich sprechen zu können. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, gerade fiel das Thema Selbsthilfegruppe bei der Dame mit dem kreisrunden Haarausfall. Ja. Und da dachte ich, jetzt versuche ich einfach mal durchzukommen bei euch, weil ich auch, wenn auch zu einem ganz anderen Thema, vor einigen Monaten eine Selbsthilfegruppe gegründet habe hier, ja, in unserem Ort. Ja. Da geht es um das Thema, das ist eine Gruppe für Frauen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, früher in ihrer Kindheit oder Jugend. Mhm. Und wir da einfach jetzt innerhalb der wenigen Monate, die wir uns regelmäßig treffen, einfach schon so viel positive Erfahrungen gemacht haben, mhm, dass ich da einfach ganz klar das unterschreiben kann, was du sagtest, dass, mhm, das einfach eine ganz tolle Unterstützung ist, zusätzlich zu einer professionellen Begleitung. Natürlich, in manchen Fällen ist das dann auch noch nötig, ja klar. Ja. Wie viele Frauen sind bei dir in der Gruppe? Ja, wir sind so 6, 7 im Moment, mhm, also die so sich regelmäßig treffen, so 2 bis 3 Mal im Monat, mhm, und dann einfach wissen, dass da ein Raum ist und eine Zeit, wo, ja, jeder einfach auch so sein kann, wie sie ist, mit allem, was dazugehört. Das ist auch der Grund deines Anrufes? Oder hast du noch ein anderes Thema? Nee. Du wolltest darüber sprechen, über die Selbsthilfegruppe? Ja, genau. Und ganz einfach über diese positive Wirkung, ja, und weil es bei mir einfach auch so gewesen ist, dass ich trotz Therapie immer das Gefühl hatte, es fehlt noch irgendwas, und irgendwann dachte ich, es fehlt der Austausch eben auch mit anderen betroffenen Frauen. Mhm. Aber du hast die initiiert, diese Gruppe. Ja, richtig, genau. Wie macht man das? Wie macht man sich bekannt und sagt, hier, ich möchte eine Gruppe zu diesem Thema gründen? Wie geht das? Ja, also hier in unserem Ort gibt es jetzt eine Selbsthilfe-Kontaktstelle, und da bin ich auf die Leiterin zugegangen, mhm, und habe ihr meine Idee und mein Anliegen unterbreitet, und wir hatten ein ganz tolles Gespräch, haben dann überlegt, wie wir das aufziehen können, und ja, haben dann einfach einen Informationstext vorbereitet, den verschickt an verschiedene Praxen und Therapeuten, oh, und Pressetermine, Pressemitteilung halt. Ja. Und ja, dann habe ich mich einfach gefreut, dass sich einige Frauen getraut haben und da auch über ihren Schatten gesprungen sind, weil es doch schon auch mit einer Hemmschwelle verbunden ist. Wo trifft man sich denn dann? Wo? Wir machen das in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, in deren Räumlichkeit. Also, ah ja, also eine und neutrale Räumlichkeit ist ja, das. Ja, genau, mhm, genau. Also das. Und das sind alles Frauen, die sexuellen Missbrauch hinter sich haben erleben müssen, hinter sich haben. Genau, ja. Genau, und die auch zumindest begonnen haben oder zum Teil auch durch eine Therapie durch sind, also entweder begonnen haben, das in einer Therapie aufzuarbeiten, mhm, oder aber eine Therapie auch schon abgeschlossen haben. Das hattest du auch schon gemacht? Du warst auch schon in einer Therapie? Ja, ja, über, ja, viele Jahre, über, genau. Viele Jahre. Also sowohl stationär als auch ambulant. Darf ich fragen, was bei dir wann vorgefallen ist? Wer hat dich missbraucht? Ja, das war der langjährige Lebensgefährte meiner Mutter, mhm, der bei uns lebte, seitdem ich 3 ungefähr gewesen bin. Und ich kann mich an Übergriffe unterschiedlicher Art erinnern, von einem Alter zwischen 4 und 18 Jahren, also bis zu meiner Volljährigkeit, bis ich ausgezogen bin. Bis zur Volljährigkeit? Ja. Also eine ganze Kindheit und Jugend? Ja, ja, genau. Und ja, halt immer ganz, von ganz dem, oft. Von demselben Mann in der Familie passiert? Ja, von demselben Mann, und der hat dann leider auch noch andere hinzugeholt. So, also so aus dem Arbeitskollegenkreis. So. Das ist ja schrecklich. Und deine Mutter? Ja, zu meiner Mutter habe ich jetzt heute keinen Kontakt mehr. Ich habe den abgebrochen, nachdem ich immer wieder eigentlich auch versucht habe, ihn eigentlich aufrechtzuerhalten. Das wäre mein größter Wunsch gewesen, und darüber auch wirklich ins Gespräch zu gehen. Mhm. Aber in einer Art und Weise, ja, die für beide Seiten gut ist, und das war nicht möglich. Ja. Das war einfach. Wirfst du ihr denn vor, dass sie dich damals nicht da rausgeholt hat und dass sie das halt geduldet? Ich habe ihr das lange Zeit vorgeworfen. Also meine Therapie, die ist jetzt so 4-5 Jahre her. Mhm. Und ich habe ihr das lange Zeit vorgeworfen und war natürlich auch unglaublich wütend und mir auch schon fast blind vor Wut. Sie hat es gewusst? Mhm. Oder sagt sie, sie hätte es nicht gewusst? Ja, ganz genau, letzteres, ja. Also eher letzteres und ich kann es sich gar nicht vorstellen. Und zwischendurch habe ich aber auch gehört, dass sie mir schon auch glaubt, aber ich weiß nicht, wie ich es einordnen kann. Ach so, das heißt, sie hat dir gar nicht geglaubt am Anfang? Ja, genau. Also die Erfahrung habe ich leider einfach auch machen müssen und das war schon echt bitter. Du bist heute 25 Jahre alt. Nee, 35. 35. Mhm. Mhm. Dieser Mann hat das gemacht bis zu deinem 18. Lebensjahr. Mhm, genau. Das ist ja auch dann noch gar nicht so ganz lange her. Hast du ihn angezeigt? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe so mit mir gerungen. Und die erste Zeit war das für mich das Thema so belastend, dass ich mir es nicht vorstellen konnte, da durch Verhandlungen und durch einen Prozess so durchzugehen. Mhm. Und zwischendurch kam dann so diese Wutphase, wo ich dann gedacht habe, nee, also diese Strafmaßnahmen, die es hier in Deutschland gibt, die würden mir gar nicht ausreichen. Also das hätte mich so gar nicht befriedet, sag ich mal. Ja. Und dann habe ich es einfach so auf sich beruhen lassen. Und, ja. Weißt du etwas, was der Mann heute macht? Ja, ich weiß, dass, also ich glaube, dass er gar nicht mehr arbeitet. Also vom Alter her müsste das eigentlich hinkommen und er lebt gar nicht so weit von hier. Also nicht im gleichen Ort, aber so. Hast du den zufällig nochmal irgendwo gesehen? Nee, nicht zufällig. Ich bin hingefahren. Du bist hingefahren? Ja, ja. Zu ihm? Ja. Um ihm etwas zu sagen? Ja, zu sagen auch oder ihn eher anzuschreien. Und ich konnte auch nicht umhin, das mag jetzt vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar sein, aber bei mir war das, also ich musste ihm einfach wirklich auch eine reinhauen. Das klingt jetzt vielleicht einfach ganz plakativ und blöd, aber... Mhm. Wie hast du das gemacht? Du hast dann geklingelt bei dem am Haus oder in der Wohnung? Und dann, erzähl mal. Ja, genau. Also ich habe geklingelt und sobald die Türe aufging, habe ich einfach da meine Wut rausgelassen und ihn angeschrien. Das war natürlich, ich hatte natürlich den Überraschungseffekt auf meiner Seite. Mhm. Und also er war auch direkt an der Tür dann? Ja. Ja. Und ja, jetzt... Dann hast du ihn angeschrien und hast ihn wohin geschlagen? Zum Körper. Körper. Also ich kann das gut differenzieren. Ich sag mal, ich weiß, wo ich jemanden schwerwiegend verletzen kann und wo nicht. Mhm. Und schwer wollte ich gar nicht. Also Das heißt, du betreibst Kampfsport oder sowas, dass du das so genau weißt? Ich habe mich schon intensiv mit dem Thema Selbstschutz in meinem Leben auseinandergesetzt. Ja. So, dann ist das, du hast ihn angeschrien, du hast ihm einen Schlag versetzt. Genau, dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Was hast du ihm ins Gesicht geschrien? Dass ich ihn abgrundtief hasse und dass ich ihm das niemals verzeihen kann. Mhm. Also es gab viele Phasen, wo ich mich mit dem Thema Verzeihung, Vergebung so beschäftigt habe. Mhm. Und ich bin für mich zu dem Zeitpunkt auch dahin gekommen. Also ich kann vieles vergeben, verzeihen in meinem Leben und jeder von uns macht Fehler und verdient immer wieder auch neue Chancen. Mhm. Das ist so meine Grundeinstellung, aber diesem einen Menschen gegenüber kann ich das nicht. Das alles ist ja schon hochkriminell, aber es wird ja noch hochkrimineller, wenn du erzählst, dass er auch noch andere Männer hinzugezogen hat. Ja. Und diese Männer, wie viele waren das? 2, 3, 4? Ich kann mich an 4 erinnern. Und die haben sich dann an dir vergangen? Ja. Als du Kind warst und auch als du dann schon eine junge Frau fast warst. Ja. Bei euch in der Wohnung? Nein, am Arbeitsplatz, der lag damals sehr abgelegen, sehr ländlich, so außerhalb unseres Ortes. Also bist du durch die Hölle gegangen? Ja. Und, Bitte verstehe diese Frage nicht als Vorwurf, so meine ich sie nicht. Diese Frage, die ich jetzt stellen möchte, nur dass ich möchte es verstehen. Ja. Warum hast du nicht vorher schon, als du 16, 17 warst, gesagt, es geht nicht mehr, du bist gegangen? Warum bis zum 18. Lebensjahr? Warum jetzt genau bis zum 18. Lebensjahr, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich einfach immer höllische Angst hatte. Ich hatte vor allem Angst, dass meiner Mutter etwas angetan wird. Hat er das gedroht immer? Ja, mehrfach, also oft. Und also je älter ich wurde, desto öfter eigentlich, weil er ja einfach auch gemerkt hat, dass ich doch immer wieder auch mal versucht habe, etwas entgegenzusetzen. Mhm. Und wie kam das denn, dass du mit 18 dann den Mut hattest? Ich gehe mal davon aus, dass du... Ja, wie war das überhaupt? Hast du dann gesagt, jetzt ist Schluss oder bist du ausgezogen oder wie, was war? Ja, es war zu dem Zeitpunkt die glückliche Situation, dass aus anderen Gründen meine Mutter sich von ihm getrennt hat. Und du dann bei deiner Mutter geblieben bist? Ja, für kurze Zeit. Und dann bin ich aber auch recht schnell von dort in eine eigene kleine Wohnung gezogen. Ja. Mein Gott, Bianca. Das ist ein hartes Kinder- und Jugendleben, was du hinter dir hast. Ja, das war... Wie viele Jahre in Therapie warst du? 5-6 Jahre ungefähr. Mhm. So sehr intensiv. Und dann, um auf unseren Anfang zurückzukommen, dann kam die Idee bei dir, dass du sagtest, ich fände es auch noch gut, mit anderen Frauen darüber zu reden in einer Selbsthilfegruppe. Genau, die kam halt immer schon so zwischendurch auf, weil ich einfach gemerkt habe, also ich habe einen ganz tollen, liebevollen Partner an meiner Seite, seit vielen Jahren jetzt auch. Und auch eine ganz tolle, klasse Freundin und ich habe aber einfach gemerkt, ich habe Hemmschwellen zu erzählen, aber ich hatte großen Gesprächsbedarf und auch wenn die beiden sich da auch sehr bereit erklärt haben, habe ich immer wieder gemerkt, ja, da ist so die Frage, wie geht es anderen damit im heutigen Leben? Und in dieser Selbsthilfegruppe geht es dann so zu, dass wirklich alle dann ganz offen und frei erzählen können. Und man sich da nicht schämen braucht und man keine Hemmungen haben muss, weil ja jeder andere oder jede andere genauso betroffen ist in dem, was geschehen ist. Genau. Auch ganz gleich, in welcher Phase man gerade ist. Also ich sag mal, es kann sein, dass allein aufgrund der Vergangenheit vielleicht, weil es irgendeinen Auslöser gab, es vielleicht eine von uns in irgendeiner depressiven Verstimmung gerade ist oder Phase ist. Oder. Aber dann kann man sich auch mal anrufen, wenn es einem besonders schlecht geht. Zum Beispiel. Kann man, ne? Oder per Mail oder sowas. So, also die Möglichkeiten, die gibt es. Ja. Wie oft trefft ihr euch? 2-3 Mal im Monat. Ja. Und immer so Stunde, 2 Stunden? Zwei. Und das ist schon vom Empfinden recht kurz. Ja. Also sehr anstrengend, das merken wir schon. Ja. So, hinterher erleichtert. Und die Zeit, die läuft im Grunde immer recht schnell so vorbei. Also, ich finde das Engagement toll, dass du das so dann dass es so initiiert hast. Und ich merke auch von deiner Art, wie du es erzählst, dass du da hart an dir gearbeitet hast, um ein gutes Leben leben zu können. Ja. Um davon richtig Abstand gewinnen wird man nie, aber einigermaßen Abstand gewinnen. Ja. Dass du damit leben kannst, sagen wir so. Genau. Sonst hätte dich die Vergangenheit immer wieder aufgesaugt. Richtig, ja. Ja. Verstehe. Du hast einen liebevollen Partner, sagst du? Ja. Gelingt es dir oder gelang es dir denn am Anfang überhaupt, einen Mann zu lieben, nach all dem Horror, den dir Männer angetan hatten? Also ich erkenne heute, dass mein heutiger Partner der erste Mann wirklich ist, bei dem ich sagen kann, den liebe ich wirklich von Herzen. Und die Beziehung, die ich vorher hatte, oder auch eine Ehe, die ich hatte, da wusste ich, glaube ich, gar nicht, dass ich zum Lieben fähig bin. Das ist natürlich eine tolle Erfahrung jetzt. Eine schöne Erfahrung. Ja, wunderschön. Ein Glück, eine Glückserfahrung. Ja. Bianca, schön, dass du angerufen hast. Das freut mich sehr. Und ich glaube, dass du da vielen anderen Frauen auch nochmal Mut gemacht hast, die sich nicht so trauen oder zögerlich sind. Ja, ich hoffe, das würde mich am meisten freuen. Ich glaube mit Sicherheit, so wie du das jetzt erzählt hast, dass es die Wirkung hatte, ja. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Danke, ich dir und deiner Sendung. Dankeschön, und Bianca. Team. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Tim. Tim ist 16. Guten Morgen, Tim. Hallo, Domian. Hallo, Tim. Hi. Um was geht's? Und zwar geht's auch noch um das Thema von Mittwoch und es spielt vielleicht in dein Thema nächste Woche mit rein. Du hast ja am Mittwoch auch gesagt, dass du Anrufe haben magst oder mit denen sprechen magst, die quasi ein Doppelleben führen. Genau. Und so eine Art Doppelleben habe ich auch. Und zwar habe ich, online. Ein Online-Doppelleben. Wer bist du online? Online bin ich der richtige Tim, der offene Tim. Der richtige Tim, der offene Tim. Ja. Das heißt, in meinem privaten Leben rede ich mit kaum jemandem ach so offen, wie ich online rede. was jetzt alles Mögliche betrifft, Privates. Also selbstbewusst und offen im Netz und im Privatleben schüchtern. Ja, so kann man sagen. Wie lebst du privat? Ich lebe privat, ja, eigentlich ganz normal. Ich mache eine Ausbildung zum Bankkaufmann, ich gehe, habe meine Hobbys, ich treffe mich auch mit Freunden, nur da ist halt nur so oberflächlich was. So richtig reden über Probleme oder private Dinge, das geht nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich auch nicht mit irgendjemandem aus meiner Familie. Ja. Hast du auch keinen besten Freund? Doch. Doch, und mit dem geht das auch nicht? Den habe ich auch online kennengelernt. Aber ihr habt euch dann auch im realen Leben weiter... Ja, da haben wir uns auch schon... Ja, aber das ist doch super. Das heißt, da hat sich das doch dann recht gut entwickelt. Ja. Das heißt, ihr trefft euch, ihr wohnt dann auch in der Nähe und könnt euch treffen? Nein, das nicht. Also er wohnt in Bayern und ich komme aus Hessen. Ach so. Also man trifft sich da immer mal, wenn es halt klappt. Aber man kann telefonieren zum Beispiel, man kann skypen oder irgend sowas. Genau. Ei, du bist ja richtig modern. Ja, genau, das geht eben. Ja. Und so ist das auch mit vielen anderen. Also es gibt jetzt da auch online quasi nochmal richtige Unterscheidung zwischen den einzelnen Netzwerken. Es gibt ja ganz viele, es gibt jetzt Twitter, es gibt Facebook, es gibt LinkedIn. Und da gibt es auch nochmal eine richtige Unterscheidung zwischen den einzelnen Netzwerken. Aber diese Erfahrung mit dem Freund muss dich doch eigentlich motivieren, auch im realen Leben ein bisschen mehr Dampf zu geben, Gas zu geben. Ich weiß es nicht. Ich hab da Angst, dass dann wieder drumherum getratscht wird. Das war auch vor 2 Jahren schon, als ich mich geoutet habe hier so privat. Was heißt geoutet? Geoutet als schwul. Ja. Und da gab es immer diese dämlichen Lästereien. Muss man dann durch? Die gibt's auch heute noch, aber gut, das ist heute ist, die ist Leute, das, die das machen, das sind dann die eh irgendwie an der Bushaltestelle rumlungern. Ja, kannst du vergessen. Den nimmt man gar nicht ernst. Kann es sein, dass es daher rührt, dass du auch früher dich ein bisschen verschlossen hast oder geschämt hast wegen deines Schwulseins? Geschämt nicht, nur ich habe mich halt einfach unsicher gefühlt. Nicht zur Wehr gesetzt gegen das Ganze. Ja. Aber das heißt, du musst ja mehr Schritte jetzt in die Welt rausmachen. Ich weiß nicht, ob das so leicht ist. Ich meine, ich habe quasi mein Online-Leben, ich habe da auch einen richtigen eigenen Freundeskreis, da sind auch ganz viele Leute dabei, die kennt man schon persönlich, die trifft man. Ja, okay, wenn man sie trifft, ist es ja okay, dann vermischt sich das ja. Wie viele Stunden am Tag hängst du vor dem PC? Es kommt halt drauf an, je nachdem, also wenn ich heimkomme, ist meist die erste Handlung, nehme irgendwas zu essen, machen den PC an. Ja, ja. Und dann, wenn nichts ansteht, wenn ich jetzt mal nicht irgendwo hin muss oder mal sich mit irgendwem trifft oder keine Ahnung, Feuerwehrübung oder so, dann ist man da auch durchgehend eigentlich dran. Ja, das heißt, die Wochenenden verbringst du hauptsächlich vor dem PC. Ja. Und nicht irgendwie unterwegs mit Freunden. Das kommt auch, aber selten. Ja, das muss mehr werden. Aber immerhin bist du bei der Feuerwehr, habe ich gerade gehört. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Nein, aber im Ernst, ich finde das ja gar nicht so dramatisch. Wenn diese Querverbindungen funktionieren, das heißt, du befreundest dich mit Leuten aus dem Netz an und triffst dich mit denen dann auch real und hast real mit denen Kontakt, ist doch super. Schlimm finde ich, wenn man nur ein Online-Leben führt, da wirst du irre dran. Das funktioniert nicht. Da wirst du persönlichkeitsgespalten. Nee, das und hemmt deine ganze Entwicklung. Aber so klingt das doch eigentlich ganz gut. Ja. Ich glaube, du musst einfach nur noch ein bisschen mehr in die Welt raus. Aber online gibt es dann jetzt zum Beispiel auch nochmal richtige Unterscheidungen. Es gibt ja ganz viele Netzwerke. Ich bin jetzt zum Beispiel auf Twitter, Facebook und Wer kennt wen aktiv. Und da ist es so, dass Wer kennt wen ist eigentlich total wie jetzt im echten Leben. Da ist es auch so ziemlich verschlossen, weil halt ganz viele Leute sind, die ich auch im echten Leben kenne und die mich auch im echten Leben kennen. Dann Facebook, da ist schon etwas offener, weil da viele Leute, vielleicht auch Arbeitskollegen oder so, nicht sind. Pass auf, lass mich noch was sagen, die senden uns gleich rum. Ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwann auch mal Bock hast auf eine Beziehung. Ja. Und das bedeutet ja reales Leben und bitte keine Online-Beziehung. Also du musst mehr rausgehen. Finde ich, du musst mehr raus. Ich finde es nicht so dramatisch, weil das ganz gut verwoben ist miteinander, aber Die erste Beziehung, die ich hatte, die ging auch über 10 Monate. Den habe ich auch online kennengelernt. Da ging das alles. Ja, ist ja gut, wenn du ihn kennenlernst, aber wenn du dann irgendwann musst, dann auch mal Butter bei die Fische. Ja. Ne? Ach so zwiegespalten bist du gar nicht. Du bist ja ein offener Typ. Auch jetzt hast du ja ganz offen geredet. Ich wollte ja auch nochmal sagen, dass du bei Twitter eine riesen Fangemeinde hast. Ey, also echt? Zu jeder Sendung nachts, da wird getwittert wie noch was. Grüßen wir die Twitter-Leute jetzt alle. Mal. und tun damit schreiben und mitdenken. Und das ist richtig super beeindruckend. So, Tim, die Sendung ist vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Und viel Spaß danke im realen Leben. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. In der Technik Michael Ochs und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Radio 1 live und WDR Fernsehen. Bis dahin. Ciao.